mehr. Maike versuch ich nicht mehr. Noch wie es im Städtchen roch, wenn es zur Nacht aus den Wiesen kroch und morgens klamm aus den Bäumen fiel. Wenn man sie schüttelte, war's noch kühl und für die Kinder ein großes Spiel. Wer Schornsteinfeger oder Müller hat, dem allerfeinsten Fiederblatt machte man alle seine Käfer satt. Jedoch das Einwegglas bleibt heute leer. Maikäfer such ich nicht mehr. Maikäfer such ich nicht mehr. Maikäfer such ich nicht mehr. Maike versuch ich nicht mehr.